Der schnellste Verkehrsservice an Rhein und Nahe. Mit dem Salinenbräu. Lecker, frisch und hausgebraut. Das Original aus dem Brauwerk. Überall im Handel. Das Antennewetter. Ja, ist grau dieser Donnerstag heute an der Nahe. Jetzt am frühen Morgen geht es wieder mit einigen Wolken los. Teilweise hält sich auch noch ein bisschen Frühnebel rund um Bad Kreuznach und Niederoberstein. Und dort, wo dieser graue Schleier hängt, da bleibt es dann auch erstmal so im Laufe des Tages. Andernorts kann aber auch schon bis zum Mittag immer mal wieder kurzzeitig die Sonne rausgucken an Rhein und Nahe. Und die Temperaturen, die klettern an der oberen Nahe jetzt im Moment bis auf 6 Grad tagsüber. An der unteren Nahe bis auf 7 Grad. Schauen wir mal, ob das heute noch weiterhin so bleiben wird. Im Moment messen wir 1,7 Grad in Monzingen am Kindergarten, 1,9 Grad in Bad Kreuznach, 0,8 Grad immer noch in Bruschied an der Burgruine und 0,9 Grad aktuell in Niederoberstein. Auch noch richtig frisch heute früh. Das Antennewetter. Mit Schad Bad Kreuznach. Ihr Servicebetrieb rund ums Auto für Qualität und höchsten Sicherheitsanspruch. Autohaus Schad Bad Kreuznach. 88,3. Antenne Bad Kreuznach. Perfekt geweckt. Mit dem Autohaus Meuchel Reifenwechsel. Winterreifen pünktlich zur kalten Jahreszeit. Ihr Nissan Autohaus Meuchel in Sprendlingen. Wunderschönen guten Morgen in die Region. Gleich gibt's unsere politische Comedy Super Merkel und die Jamaika-Verhandler von CDU, CSU, FDP und Grünen. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Die wollen ja in der Nacht die letzte Hürde für ein gemeinsames Sondierungspapier abräumen. Und da ja, werden jetzt natürlich schon mal vorab vor diesen Gesprächen harte Geschütze aufgefahren. Was ist in der Kiste, Seehofer? Ein paar hundert Stück Seife. Wozu? Falls das gleich wieder ständig heißt, eine Hand wäscht die andere. Mehr Comedy aus unserem Kanzlerinamt haben wir gleich in ein paar Minuten nach Wax Bridge to Your Heart. Und das hier ist die perfekte Nummer zum Wachwerden. Offenbach mit Be Mine. Ich bin Heiko Gille. Schönen guten Morgen. Kommen Sie gut in den Donnerstag. Garantie. Die beste Musik zum Abrocken. Hi, this is John Bon Jovi of Bon Jovi. Zum Feiern. Hi, this is Madonna. Aber auch zum Entspannen. Shine bright like a diamond. Hi,

Zwischendurch kommt immer mal so ein bisschen auch die Sonne raus. Also es gibt so einen kleinen Ticken Hoffnung heute. Das Ganze bei Tageshöchstwerten bis 7 Grad. Es bleibt frisch. Die Uhrzeit 7.19 Uhr ganz genau. Schönen guten Morgen. Kommen Sie gut in diesen Donnerstag. Das hat es noch nie gegeben. Steppen, bis die Bühne brennt. Erleben Sie die Weltmeister des irischen Step-Tanzes sowie die New York Tap All-Stars in der spektakulärsten Step-Show der Gegenwart. Magic of the Dance. Sonntag, 18. Februar im Rheintal-Kongresszentrum Bingen. Sichern Sie sich Ihre Karten jetzt an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter 06727 952 333. Magic of the Dance. Steppen, bis die Bühne brennt. Sonntag, 18. Februar im Rheintal-Kongresszentrum Bingen. Präsentiert von Antenne. Marios Entschluss stand fest. Er musste Prinzessin Peach finden. Also zog er die Mütze ins Gesicht und setzte zum Sprung an. Die neue Nintendo Switch-Konsole für zu Hause und unterwegs, inklusive Super Mario Odyssey. Jetzt nur 379,99 Euro. Gefunden auf otto.de. Das Kurhaus in Bad Münster am Stein. Ihre Weinlounge und Veranstaltungslocation für Hochzeiten, Weihnachtsfeiern, Familienfeste und Firmenevents. Das Kurhaus in Bad Münster am Stein. Individuell für jeden Anlass mit flexibler Raumgestaltung in und outdoor. Im malerischen Kurpark mit einzigartiger Atmosphäre. Das Kurhaus in Bad Münster am Stein. Ich freue mich auf euch. Infos, Fotos, viele Termine und Details findet ihr unter kurhaus-rheingrafenstein.de. Euer Alex Jakob. Die Sparkasse Rhein-Nahe lädt ein zur Anlegermesse 2017. Welcher Anlegertyp sind Sie? Sind Sie risiko- oder sicherheitsorientiert? Wie strukturieren Sie gezielt Ihr Vermögen? Ihre Fragen, unsere Antworten, optimale Lösungen. Am Samstag, den 18. November ab 12.30 Uhr am Kornmarkt in Ihrer Sparkasse Rhein-Nahe. Die Anlegermesse. Einfach gut anlegen. Wenn's Geld geht, Sparkasse. Jetzt mit Rewe gemeinsam Teller füllen. Durch den Kauf einer Spendentüte für sozial benachteiligte Menschen helfen Sie den Tafeln direkt vor Ort. Einfach Spendentüte für 5 Euro in Ihrem Rewe-Markt kaufen und die lokalen Tafeln unterstützen. Rewe, dein Markt. Die Anlegermesse am Samstag, den 18. November in der Sparkasse Rhein-Nahe am Kornmarkt. Ab 15.30 Uhr mit Mirko Drotschmann. Die Börse einfach erklärt und seinem Finanz-Speed-Dating. Fühlen Sie mit Mirko unseren Sparkassenberatern auf den Zahn. Die Anlegermesse. Einfach gut anlegen. Infos unter sparkasse.net. Wenn's Geld geht, Sparkasse. Die große Jubiläumswoche bei Netto Markendiscount. Ja! Jeder Tag ein Preis-Superheld. Superhelden! Nur am mächtigen Donnerstag. Letter Original. Superhelden lecker! Die 600 Gramm Vorteilspackung für... 2 Euro? Nee, für nur 95 Cent. Dann geh doch zu Netto! Hey, was planst denn du fürs neue Jahr? Ich? Millionär werden! Du bist witzig, aber wie soll das gehen? Na, ich versuch's halt mit der neuen Lotterie Neujahrsmillion von Lotto Rheinland-Pfalz. Neujahrsmillion von Lotto? Oh, wieso eigentlich nicht? Die Neujahrsmillion mit 1 Million Euro als Hauptgewinn. Nur 250.000 Lose. Nie war die Chance größer. Lose jetzt in allen rheinland-pfälzischen Lottoannahmestellen. Aber nur, solange der Vorrat reicht. Chance 1 zu 250.000. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter lotto-rlp.de. 88,3. When the beat drops out and the people gone, will you still be there for me, child? And when the lights go out and the morning come, will you still be there for me, child? When the beat drops out, life happens when you're making plans, flying high and shaking hands. The song will write you, you don't write it. Didn't mean to fall in love, was rhythm that created us. I was running, we collided, baseline. When the beat drops out and the people gone, you still be there. I found a new way to live. I see an alternative. Now we started, we can't stop it. I didn't mean to fall in love. Last thing I was thinking of was you and me, but we collided. Baseline. When the beat drops out. When the beat drops out. Marlon Rodette, When the Beat Drops Out hier auf der Antenne. Schönen guten Morgen an diesem Donnerstag. Stellen Sie sich doch mal folgende Situation vor. Sie sind gerade mit Ihrem Auto unterwegs, mitten im Feierabendverkehr in einer vollen Innenstadt. Plötzlich kommt Qualm aus Ihrer Motorhaube, eine Stichflamme. Innerhalb von Sekunden steht Ihr Wagen in Flammen und Sie schaffen es gerade noch rechtzeitig rauszuspringen und sich in Sicherheit zu bringen. So oder so ähnlich hat sich das Ganze gestern Abend in Bad Kreuznach abgespielt, mitten im Feierabendverkehr. Ein Fahrzeugbrand auf der Salinenstraße, Höhe Badeallee. Matthias Kortz aus unserer Redaktion, du hast das Ganze miterlebt gestern Abend. Ich war selbst auf der Salinenstraße gestern Abend unterwegs, so kurz nach 6:30, Höhe Parkhaus Badeallee. Da stand der Verkehr still. Alle sahen, da steht ein Auto, Feuer, Blaulicht, Rauchentwicklung. Die Autos mussten wenden und alle sahen direkt, Hilfe ist da, gucken ist doof und sind dann drumherum gefahren, sind ausgewichen, teilweise zurück. Es sah schon heftig aus. Mhm. Ein brennendes, später dampfendes Auto. Da wusste man, okay, da ist bestimmt was passiert. Die Feuerwehr hat sofort eingegriffen, konnte das Ganze löschen. Wie schnell ging das und was ist dem Fahrer passiert? Zum Glück war es kein Verkehrsunfall. Das Auto war plötzlich in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig befreien. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach sagte uns aber auch, dass der Mann kurz nach dem Verlassen des Fahrzeugs einen Schwächeanfall erlitt und dem Rettungsdienst übergeben werden musste. Also er hat geistesgegenwärtig reagiert. Mhm. Also schauen Sie mal ins Internet auf unserer Antenne-Facebook-Seite. Wir haben Bilder reingestellt, die uns die Feuerwehr geschickt hat. Zu sehen ist ein dicker Feuerball, Löschkräfte, die gerade bei der Arbeit sind. Also da kann man wirklich von Glück sagen, das Ganze ist nochmal gut gegangen. Der Autofahrer hatte wahrscheinlich gleich mehrere Schutzengel, denke ich mir. Auf jeden Fall. Wenn ich mir die Bilder angucke. Gegenwärtig auch direkt raus aus dem Fahrzeug. Ja. Danke auch den Hilfskräften und gute Besserung auf jeden Fall vom Antenne-Team. Wünschen wir. Und wenn Sie auch was gesehen haben, wenn Sie das Feuer vielleicht sogar noch gesehen haben oder erste Hilfe geleistet haben vor Ort. Ja, dann können Sie uns gerne mal anrufen. Erzählen Sie uns doch auch noch mal, was sich da gestern Abend abgespielt hat, mitten im Feierabendverkehr in Bad Kreuznach. Und klicken Sie mal auf unsere Antenne-Facebook-Seite. Schauen Sie sich die Bilder mal an. Heftig, heftig, heftig. Schönen guten Morgen mit den Toten Hosen und Wannsee. Danke, Matthias. Bitte. Das Mädchen aus der Hauptstadt lässt mich nicht mehr richtig denken. Will mein Herz in ihrem tiefblauen Swimmingpool versenken. Der Tod persönlich mit den Rasen. Ohne dich hätte ich diese Gegend nie gesehen. Lass uns abtauchen und untergehen. Wann seh, wann seh, wann seh ich dich endlich wieder? Wann seh, wann seh, ich komm zu. Ich will nicht mehr in den Lärm, in die Hipsterviertel auf verdreckten Straßen. Fahr direkt von Tegel in die frische Luft, dein Duft hat dich verraten. Ohne dich wär's hier nur halb so schön.

Ihr Nissan Autohaus Morchel in Sprendlingen. Wunderschönen guten Morgen in die Region. Es wird wieder gemordet in Bad Kreuznach. Und zwar am Freitag. Morgen ist es soweit. Dann heißt es Bühne frei für ein mörderisches Klassentreffen auf der Kautzenburg. Ein Krimi-Dinner vom Feinsten erwartet sie. Von der Buchautorin Kerstin Hamann auf die Beine gestellt das Ganze. Und Sie können das miterleben. Ja? Wie und was es dort zu erleben gibt auf der Kautzenburg, das erzählen wir Ihnen gleich in ein paar Minuten. Dann können Sie zum Privatdetektiv werden nach Ex-Ambassadors mit Renegades und wir spielen Ihnen Johnny, der Klassiker hier auf der Antenne. Don't Stop Believin', ein Sender, alle Hits. Einen wunderschönen guten Morgen. Kommen Sie jetzt gut in diesen Donnerstag rein. Ich bin Heiko Gille. Moin, moin. Alle Hits und jetzt mehr davon. Antenne Bad Kreuznach. Die Ex-Ambassadors mit Renegades hier auf der Antenne. Schönen guten Morgen in die Region. 7.43 Uhr. Es wird wieder gemordet in Bad Kreuznach. Ja, und zwar am kommenden Freitag, also morgen schon. Dann heißt es wieder Bühne frei für ein mörderisches Klassentreffen auf der Kauzenburg. Verantwortlich dafür ist die Roxheimer Krimi-Autorin Kerstin Hamann und die von ihr gegründete Theatergruppe Gänsehaut. Ja, und was es mit diesem Stück auf sich hat, das hat sie uns selbst mal erzählt. Nach 20 Jahren trifft man sich zum Klassentreffen. Während des Abends kommen dann so behütete Geheimnisse ans Tageslicht und das hat für einen von den Gästen mörderische Folgen. Er wird also ermordet und die Gäste dürfen dann im Grunde raten, wer der Mörder ist. Damit das Ganze nicht auf den Magen schlägt, gibt es dann eben ein 4-Gänge-Menü dazu. Also das Publikum wird auch interaktiv in das Geschehen mit einbezogen, wie wir da hören. Das Stück ist in mehrere Akte eingeteilt und in den Pausen wird dann das Menü serviert. Das ist bisher bei den Gästen auch immer sehr gut angekommen, muss man sagen, ne? Dieses Gänsehautdinner ist unheimlich lustig. Da ist ein Lacher am anderen. Also die Leute sind in der Regel immer sehr begeistert durch Gespräche mit den Gästen im Anschluss. Merkt man immer, also es kommt super gut an, weil es eben so lustig ist und die Leute haben richtig mörderischen Spaß. Ganz unbeteiligt an dem unterhaltsamen Abend ist Kerstin Hamann aber nicht. Abgesehen davon, dass sie selbst auch auf der Bühne steht. Sie hat das Stück Ein mörderisches Klassentreffen selbst geschrieben. Ja, das Stück habe ich geschrieben und entstanden ist das so, dass ein Restaurant mich gezielt gefragt hat als Krimi-Autorin, ob ich nicht meine Bücher umsetzen kann als Theaterstück und sowas mal zu machen in Kombination mit dem Essen. Und das geht also mit meinen Kriminalromanen nicht. Die sind zu umfangreich und die sind auch nicht humorvoll genug. So, dann packt sie ein paar Lacher in die Story dazu. Fertig ist das Theaterstück und das Beste, jeder Gast bekommt am Ende des Abends sogar auch ihren Kriminalroman Windige Geschäfte, ein Wiesbaden-Krimi, geschenkt. Also, das ist doch was richtig Feines. Sie können dabei sein, das Gänsehaut-Dinner morgen Abend um 19 Uhr auf der Kauzenburg. Wir haben Tickets für Sie. Ganz einfach anrufen, 08000 4x die 8 33. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Speisen und beim Ermitteln. Guten Morgen. Wonder maybe they never find me. I've been waiting such a long, long, long time to feel it. Swallowed by the waters around me. I know I took so many wrong turns to see it. Whoa, but I danced through the blisters at night. And I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more. Till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. I sit till I can't hear voice no more. Suddenly the sun goes up and I feel my love flooding back again. Yeah. Until the sun goes up, I can feel my love coming back again. It wasn't easy trying to run with these handcuffs. Had to sleep through such a cold, cold, cold night to see it. A green flash is zipping right where I'm standing. A sunlight cut into the bone, bone, bone. Start the healing. Oh, right. But I danced through the blisters at night. And I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more. And I sat till my lungs were burning. Till I know I'm alive. Till I can't hear voice no more. Suddenly the sun goes up and I feel my love flooding back again. Yeah. Until the sun goes up and I feel my love coming up again. Suddenly the sun goes up and the dark is gone. We made it to the dawn and I don't miss you anymore. Wunderschönen guten Morgen in die Region, 7.48 Uhr. Auf den Straßen bitte vorsichtig fahren. Es kann stellenweise immer noch ein bisschen rutschig sein oder auch neblig heute Morgen. Bitte passen Sie auf, wenn Sie unterwegs sind. Und wenn Sie was gesehen haben, Staus oder Blitzer entdecken, rufen Sie uns doch gerne an. Unsere Nummer ist die 08000 4x die 833. Gute Fahrt und kommen Sie sicher ans Ziel. Heute Morgen geht das Wetter noch sehr grau los mit einigen Wolken, aber auch Nebel an Rhein und Nahe. Später klart es dann zwischendurch mal ein bisschen auf. Und örtlich kommt auch mal die Sonne durch. Das Ganze bei Tageshöchstwerten bis 7 Grad. Also den ganzen Tag über einstellige, frische Temperaturen. Gleich für Sie ein Hit aus den 90ern von den Backstreet Boys. Get Down. Jetzt haben wir 7.49 Uhr. Guten Morgen. Du fabrizierst nur Käse. Platten der absoluten Extraklasse. Wer gut isst, streitet nicht. Genieße die Weihnachtszeit. Diese Woche mit Exquisit Serrano-Schinken auf dem Bock. 6,5 Kilo für 47,90. Und Exquisit Parmesan. Das 200-Gramm-Stück für 3,99. Kaufland. Gute Woche. Ja, kaum zu glauben, aber wahr, der Alten- und Krankenpflegedienst Jona feiert dieses Jahr. 10 Jahre pflegen und begleiten wir die Menschen rund um Bad Kreuznach. Zeit, allen für ihr Vertrauen und ihre Zusammenarbeit einmal Danke zu sagen. Ihr Team des Alten- und Krankenpflegedienstes Jona direkt am Bahnhof. Was gestern noch so klang, klingt heute so. So groß war ein Micra noch nie. Erleben Sie die neue Generation Nissan Micra mit maximalen Veränderungen für ein maximal neues Fahrerlebnis. Lassen Sie sich begeistern vom komplett neuen Design. Das Einzige, was klein geblieben ist, ist sein Preis. Schon ab 12.490 Euro inklusive Radio, Klimaanlage und sogar Notbremsassistent bei teilnehmenden Händlern. Der Nissan Micra. Wussten Sie eigentlich, dass wir Weine und Champagner von den besten Weingütern der Welt führen? Ach toll, wer sind Sie denn? Wir sind Real. Bis Samstag vom Frischenet Mediterraneo oder Mia für nur 2,77 Euro je 0,75 Liter Flasche. Hin zum spanischen DS a la Grana Tinto, nur 9,99 Euro je 0,75 Liter Flasche. Real, der beste Wochenmarkt Deutschlands. Zeigen Sie dem Stress die rote Karte. Mit unserem Anti-Stress-Konzept nur im Fitnesscenter Merkelbach genießen Sie 12 Wochen Stressabbau, Wellness und Entspannung. Und das für entspannte 199 Euro statt 239 Euro. Und kommen Sie am 18. November von 10 bis 18 Uhr zu unserem Ganztagsseminar Stressfitness. Lernen Sie in nur 8 Stunden besser mit Ihrem Stress umzugehen. Wir freuen uns auf Sie. Fitnesscenter Merkelbach, Schwabenheimer Weg 137, Bad Kreuznach. Sie haben Aldi zum Preissieger beim Kundenmonitor Deutschland gewählt. Wir sagen Danke. Diese Woche Schinkenschnitzel vom Schwein. 500 Gramm zum Aldi-Preis. Statt 3,19 Euro nur noch 2,59 Euro. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. Hallo, Jürgen Klopp hier. Heute ist ein Volltreffer im Netz gelandet. Und es ist kein Ball. Die drei neuen Opel On Sondermodelle Corsa, Mokka X und Astra. Top ausgestattet und bestens vernetzt mit WLAN direkt im Auto. Jetzt bis zu 3.000 Euro Preisvorteil sichern und ohne Zinsen finanzieren. Inklusive 5 Jahre Garantie. Nur bei teilnehmenden Opel-Partnern. Lasst uns jeden Tag auch drunter spitze aussehen. Mit 3 für 2. Kaufe 3 Teile aus der C&A Damen-Tageswäsche-Kollektion und bekomme das günstigste gratis. Nur bis zum 23.11. in deiner C&A Filiale. C&A. Feel Good Fashion. Milka-Schokolade. Die 270-Gramm-Tafel. 36% billiger. Nur 1,89 Euro. Lidl lohnt sich. Jetzt die neuen Mediamarkt-Prospekt. Zum Beispiel die Kühl-Gefrier-Kombination von Beko im Edelstahl-Look. Mit Frischefach und Energieeffizienz A++. Nur jetzt für 299 Euro. Und dazu Lieferluxus genießen. Lieferung, Aufbau, Anschluss, Inbetriebnahme und 0% Finanzierung. Wir machen das. Lieferluxus nur jetzt für 19 Euro. Im Markt und im Netz. Hauptsache ihr habt Spaß. Mediamarkt. Frischer Paprikamix, 500 Gramm, 20% billiger, nur 79 Cent. Lidl lohnt sich. 88,3. You're the one for me. You're my ecstasy. You're the one I need. Tell me. pop it and move it all around. Here it is, if you want to get with this, put you at the top of my list. I feel like heaven when I look in your eyes. I know that you are the one for me, yes. You drive me crazy cause you're one of a kind. I want your loving and I want it right now. Get down and move it all you better around. Get down and move it all you better around. Get down and move it all hey. Around. Get down and move it all around. Oh baby, you're so fine. I'm gonna make you mine. Your lips, they taste so sweet. You're the one for me. You're my ecstasy. You're the one I need. I feel in heaven when I look into your eyes. I know that you are the one for me. Drive me crazy cause you're one of a kind. I want your loving, baby. And I want it right now. Backstreet Boys mit Get Down hier auf der Antenne. Wunderschönen guten Morgen in die Region. Es geht um die Karten für das Krimi-Dinner auf der Kautzenburg in Bad Kreuznach. Morgen Abend ein mörderisches Klassentreffen. Es haben wirklich sehr viele angerufen. Die Leitungen haben geglüht. Aber man muss ganz ehrlich sagen, eine war am schnellsten am Telefon und das war Jana Becker aus Weinsheim. Und deswegen haben wir uns für die schnellste Anruferin heute Morgen entschieden, die jetzt hoffentlich in der Leitung ist. Hallo, guten Morgen. Becker, hallo, guten Morgen. Frau Becker, hallo. Ja, hallo. Ich sag mal ganz förmlich, Frau Becker, wie geht es Ihnen heute? Den Umständen entsprechend gut. Den Umständen entsprechend, das heißt? Ja. Ein bisschen krank gewesen, aber alles gut. Ja, dann hoffen wir, dass Sie schnell wieder gesund werden, denn Sie haben ja morgen Abend was vor. Ja. Wir sagen herzlichen Glückwunsch, Sie bekommen die Tickets. Super, danke. Dürfen dabei sein beim mörderischen Klassentreffen. Okay, so weit ich wollte schon immer mal sehen. Hammer, echt gut. Können Sie sich noch an Ihr letztes Klassentreffen erinnern? Nee, das ist schon ganz lange her. Okay, aber da ist keiner ums Leben gekommen, oder? Nee, wirklich. Und so ein Krimi-Dinner, haben Sie das schon mal mitgemacht? Nee, noch nicht. Und wie gesagt, wollte ich aber schon immer mal. Also ich kann Ihnen das wirklich nur ans Herz legen. Das ist richtig toll und macht vor allem auch richtig Spaß. Und wenn man hinterher den richtigen Riecher hatte, dann wird man vielleicht auch belohnt. Also das schon okay. mal ne, als kleiner Hinweis. Also okay. wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Es gibt ja auch was Tolles zu essen und zu trinken. Und ja. Dann tausend Dank, freue ich mich total. Echt klasse und macht weiter so. Ihr macht das richtig gut. Okay, danke schön. Okay, schönen Tag noch. Ebenso, tschüss. Tschüss. Ein Sender, alle Hits. Antenne Bad Kreuznach. Diamonds and gold, but that ain't